Hallo Björn, hier ist der Christian, der Obermann. Für dich eine Audio-Ansichtskarte aus dem Urlaub, also eher ein Familienbesuch. Ich bin in Südfrankreich, in Toulouse, bin da mit meinem Sohn hingefahren, mit Wohnwagen natürlich, und besuche einen anderen Sohn, der eben hierher gezogen ist, um hier seine Karriere als Software-Ingenieur weiterzuführen. Zusammen mit seiner Frau und den zwei Kindern, also unseren zwei Enkeln. Das tun wir gerade. Ich liege jetzt hier im Bett im Wohnwagen und nehme ein paar Audio-Ansichtskarten auf. Wir kommen auch dieses Jahr diejenigen, die sozusagen gerade als Personal Podcast in meinem Podcatcher eine Folge aktuell haben. Das ist dann für mich das leichteste Auswahlkriterium, denn ich kann unmöglich allen eine Karte schicken. Es würde zu viel werden. Dich hat es getroffen. Ich hoffe, es freut dich. Ich hoffe, du lässt es dir weiter gut gehen. In deinen Folgen, aber auch persönlich, hören wir ja immer wieder von deinen Reisen, deinen Fahrten. Jetzt zuletzt war also Wacken aktuell und auch das mit der Heavy-Metal-Kreuzfahrt finde ich immer sehr interessant, dass es sowas gibt und wie du davon berichtest. Und dieses und jenes, aber auch wieder die anderen Themen, die natürlich in deinem Podcast vorkommen. Ja, hier in Frankreich macht viel Spaß. Das erste Mal in dem Sinn, dass ich länger mal in Frankreich bin. Meistens fährt man durch. Früher als Musiker hatte ich in Frankreich Konzerte, aber jetzt mal so Urlaub, so 2,5 Wochen und da einkaufen gehen und so, das ist schon auch mal ganz interessant. Bin gerade an Wein und Käse ausprobieren. Bier kann man hier überhaupt nicht trinken, geht gar nicht. Selbst das belgische Bier, was sie dann noch eher schätzen, naja, das kann man mal ausprobieren, aber das ist eben nun mal Weinland, das tun wir dann hier, Wasser und Wein ist hier angesagt. Ja denn, Björn, ich hoffe, wir sehen uns auch nächstes Jahr irgendwo mal wieder. Dieses Jahr hat es ja auf Potsdok geklappt, hat viel Spaß gemacht und ja, sonst müssen wir halt mal wieder in Hamburg eine Aktion machen und sollte es dich in den Süden verschlagen, München oder wohin auch immer, immer melden, immer rühren, vielleicht geht ja was zusammen. Also, liebe Grüße aus Frankreich vom Obermann, vom Christian. Ciao.